Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Jesus sagte das, als er gefragt wurde, was das wichtigste Gebot sei. Das gehörte nicht zu seiner Lehre, aber er beantwortete ihre Frage. Sie wollten ihm eine Falle stellen und er antwortete ihnen. Das sind also die wichtigsten Gebote. Liebe Gott mit ganzem Herzen. Ich möchte Sie als Gläubigen, der immer noch unter dem Gesetz ist, etwas fragen. Wann haben Sie zum letzten Mal mindestens eine Stunde mit Gott verbracht? Diese Woche? Okay, vielleicht. Okay, maybe you did. Machen Sie das jeden Tag? Ja, Pastor Prince. Denken Sie jede zweite Stunde an Gott? Meistens. Nein, das Gesetz sagt nichts von meistens. Liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Denken. Nicht wahr? Wenn Sie also nicht das ganze Gesetz halten, dann trifft Sie die Strafe, der Fluch. Wenn Sie unter dem Gesetz sind, kommen Sie unter den Fluch, sobald Sie nicht das ganze Gesetz halten. Amen. Schauen wir uns den Text aus Galater 3 an, den letzten Teil. Schauen Sie her. Vers 10. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Hier steht nicht, wer das Gesetz bricht, sondern alle, die aus Werken des Gesetzes sind, sie sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in wie vielen Geboten? In wie vielen? Sie da oben, in wie vielen Geboten? Sie da oben, wie viele? Und sie da oben im Himmel, wie viele? Oh, Halleluja. Selbst die Engel würden rufen, alle. Sie müssen alles halten. Wenn sie unter dem Gesetz sind, können sie nicht sagen, ich tue mein Bestes, ich liebe Gott jeden Tag so gut ich kann. Das genügt dem Gesetz nicht. Zack, sind sie unter dem Fluch. Und das bedeutet Tod und Verdammnis. Fragen Sie sich noch, warum Christen früh sterben? Warum es in der Kirche so viel Traurigkeit gibt? Aber Pastor Prince, heißt das, dass ich das Gesetz brechen darf? Natürlich nicht. Dann haben Sie es wieder falsch verstanden. Das ist keine christliche Basis. Es geht nicht darum, dass wir sündigen dürfen oder tun können, was wir wollen. Das wäre eine Form von Gefangenschaft. Wer tut, was er will, endet als Gefangener. Jesus möchte, dass Sie frei sind. Das bedeutet aber auch nicht, dass wir wieder das Gesetz halten müssen. Weder für unsere Rechtfertigung noch für unsere Heiligung. Das funktioniert auch nicht. Das ist keine christliche Basis. Wir sind nicht unter dem Gesetz. Wir werden von Gottes Geist geführt. Sie sind sich seiner Liebe bewusst, und weil sie wissen, dass er sie liebt, lieben sie ihn und andere. Das ist das zweite Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer von Ihnen hat sich in letzter Zeit mehr Sorgen über die Kinder von anderen gemacht als über seine eigenen? Heben Sie die Hand. Okay, diese Seite. Wer von Ihnen macht sich mehr Sorgen über das Konto seines Nachbarn als über sein eigenes? Wissen Sie was? Es gab da mal einen Mann Gottes, der Arzt war und in seiner Praxis arbeitete. Er lebte auf dem Land. Und eines Tages kam jemand in die Praxis und sagte, da brennt ein Haus in der Straße, in der Sie wohnen. Der Arzt eilte sofort nach Hause. Aber als er außer Atem ankam, lief ihm jemand entgegen und sagte, Doktor, keine Sorge, es ist nicht Ihr Haus. Und er sagte, Gott sei Dank. Dabei ist er Christ. Was zeigt uns das? Wir sind alle gleich. Wir lieben unseren Nächsten doch nicht mehr als uns selbst. Also bitte, seien wir ehrlich. Wenn wir uns Gottes Segen verdienen wollen, indem wir alle Gesetze halten, dann sind wir erledigt. Und deswegen steht in der Bibel, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Das ist an Christen gerichtet. Wie kann ein Christ, der nicht unter dem Fluch stehen sollte, sondern unter dem Segen, wieder unter den Fluch geraten, wenn er sich wieder unter das Gesetz stellt? Aber Pastor Prince, wir halten das Gesetz nicht, um gerecht zu werden, sondern zur Heiligung. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir die Früchte der Heiligkeit in unserem Leben bringen. Okay. Schauen wir, was Paulus in Römer 7 schreibt. Er sagt, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen, nämlich Jesus, zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Wir sind dem Gesetz tot und Christus zu eigen, um Frucht zu bringen. Hier steht nichts von Rechtfertigung. Auch um Frucht zu bringen, müssen wir wissen, dass wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade und unter Jesus. Erst dann bringen wir Frucht. In diesem Vers geht es also nicht um Rechtfertigung. Viele Menschen versuchen, das so hinzustellen. Sie sagen, nein, Sie verstehen mich falsch. Wir sagen nicht, dass man das Gesetz halten muss, um gerecht zu werden. Wir sagen, dass man das Gesetz halten muss, um Frucht zu bringen. Aber hier steht, nur wenn ihr dem Gesetz getötet worden und einem anderen zu eigen seid, bringt ihr Frucht. Weiter. Aber Pastor Prince, wir meinen damit Dienst und Anbetung. Okay, gehen wir zwei Verse weiter. Jetzt, sagen sie jetzt. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden. Dem gestorben sind. Okay, gestorben, okay? Worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen. Hier geht es ums Dienen. Erst wenn wir vom Gesetz befreit sind, können wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Die Leute lesen ihre Bibel nicht. Ich sagte, die Leute lesen ihre Bibel nicht. Und wenn wir mit ihnen reden, sagen sie nur, ja, ja, die Bibel. Es geht darum, dem Gesetz gestorben und davon befreit zu sein. Da geht es um die Rechtfertigung bei der Errettung. Nein, durch das Gesetz wird man nicht gerettet. Da sind wir uns alle einig. Aber man braucht das Gesetz. So führt man das Gesetz wieder ein. Die Galater versuchten, das Gesetz wieder einzuführen. Hören Sie? Sind Sie unter dem Fluch? Das sollten Sie nicht. Für Gläubige gibt es nur einen Fluch. Aber der trifft sie nicht, weil sie sündigen. Er trifft sie, wenn sie sich unter das Gesetz stellen. Wenn sie diese Haltung einnehmen, sind sie immer noch nicht verflucht. Aber sobald sie nicht alles tun, was im Buch des Gesetzes steht, sind sie verflucht. Und das bedeutet, dass sie verflucht sind, sobald sie diese Haltung einnehmen. Hören Sie das manchmal, wenn es still ist? Like a whistle. Christen können verflucht sein. Was ist ein Fluch, Pastor Prince? Ein Fluch ist, wenn die Ärzte sagen, das ist erblich. Die Bibel nennt das Fluch. Ihr Urgroßvater hatte diese Krankheit, ihr Großvater, ihr Vater hatte diese Krankheit und der Arzt sagt, Sie haben dieses Problem. Wenn Sie etwas ernten und in einen Sack mit Löchern stecken, das ist ein Fluch. Hören Sie? In Amerika gibt es eine sehr berühmte Familie. Ich werde ihren Namen nicht nennen. Einer nach dem anderen stirbt. Und sie sterben nicht nur. Sie sterben auf ungewöhnliche und tragische Weise. Unusual tragic deaths. Sieht aus wie ein Fluch, oder? Ein berühmter chinesischer Star starb vor einigen Jahren auf ungewöhnliche Weise. Er war sehr jung und sehr berühmt. Und dann starb sein Sohn auf ungewöhnliche Weise. Ja, natürlich ist nicht alles ein Fluch, aber ich sage Ihnen, wenn Gott sagt, dass es einen Fluch gibt, dann gibt es einen Fluch. Gleichermaßen gilt, wenn Gott sagt, dass es Segen gibt. Kehren wir es also um, okay? Was bedeutet Segen? Dass sie gesegnet sind, auch wenn sie nicht klug sind. Sie sind nicht schlauer als ihre Kollegen, aber sie werden gesegnet. Sie haben nicht mehr Erfahrung, aber sie werden gesegnet. Amen. Alles, was wir brauchen, ist Segen. Aber statt auf den Segen zu schauen, schauen wir auf unsere Anstrengungen. Ich kann dies erreichen, ich kann das schaffen. Daran ist an sich nichts falsch. Machen Sie nur. Machen Sie Ihr Pilates und Ihre Übungen. Gehen Sie laufen und ins Fitnessstudio. Machen Sie Ihre Diät und Ihre Entschlackungskur. Fangen Sie mehr freie Radikale ab und essen Sie Antioxidantien. Machen Sie nur. Aber all das, worauf Sie da vertrauen, ist gefallen. Diese Erde ist verflucht. Wollen Sie wirklich auf Sie vertrauen, um gesund zu werden? Ernsthaft? Ich mache auch Sport, okay? Aber ich vertraue nicht darauf. Ich fühle mich einfach gut, wenn ich Sport mache. Aber wenn ich glaube, dass ich durch die Striemen von Jesus geheilt bin, dann handle ich danach. Und deswegen mache ich zum Beispiel Sport. Okay. Miracles. Wenn wir das nicht verstehen, werden Wunder in der Gemeinde behindert. Dann hören Wunder auf zu fließen. Schauen Sie her, Galater 3. Auch der Dienst, auch das Tragen von Frucht hat damit zu tun, ob wir unter dem Gesetz sind oder unter der Gnade. Kein Wunder, dass diese Leute Frucht tragen. Kein Wunder, dass sie alle Frucht tragen. Kein Wunder, dass die Menschen im neuen Wesen des Geistes dienen. Sie dienen, weil sie es wollen. Sie kommen zum Gottesdienst, weil sie es wollen. Lassen Sie es mich so sagen. Sie müssen nicht zum Gottesdienst gehen, um gerecht zu werden. Aber wenn Sie gerecht sind, dann wollen Sie zum Gottesdienst gehen, um mehr darüber zu hören und darin gegründet zu sein. Wenn Sie nur kommen, weil Sie müssen, dann können Sie auch zu Hause bleiben. Aber wenn Sie wissen, dass Sie gerecht sind, denken Sie, wow, da geht es um die Bibel, ich will mehr darüber wissen. Dann wollen Sie mehr über Ihr Erbe erfahren. Es geht bei allem um Ihr Erbe. Preist Gott. Schauen Sie her, Galater 3. Gehen wir zurück zu Vers 1. Oh, ihr Dummen! So etwas sagt Paulus nicht oft, aber er ist zornig. Das O zeigt uns, dass er zornig ist. O heißt, dass man zornig ist. Wenn hier ein Smiley stehen würde, stände hier ein wütendes Gesicht direkt hinter Galater. Genau dort. Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Wissen Sie, was verzaubern ist? Jemanden verhexen oder mit einem Bann belegen. Was war mit den Galatern passiert? Paulus hatte bei ihnen gepredigt und sie wurden gerettet. Dann zog er weiter und sie waren voller Freude und Frieden, die Früchte des Geistes. Aber dann kam jemand und sagte, hey, seid vorsichtig. Paulus predigt eine sehr extreme Gnade. Was meinst du damit? Ihr müsst Gottes Anforderungen befolgen. Oh, okay. Ja, und ich habe hier eine Liste. Okay. Ihr müsst das und das tun. Kennt ihr das Gesetz? Was, ihr kennt das Gesetz nicht? Hier sind die 10 Gebote. Lernt sie auswendig. Und übrigens müsst ihr euch beschneiden lassen. Es kam eines nach dem anderen. Und es geht hier nicht nur um die Beschneidung. Paulus schreibt, es geht um das ganze Gesetz. Es geht also um das Gesetz. Also fügten die Galater noch mehr hinzu. Sie dachten, wenn sie zu Jesus noch mehr hinzufügen, würde er noch besser werden. Die Galater sind wie die Singapurer, die denken genauso. Dieselbe Mentalität. Wenn ich mehr dazugebe, bekomme ich mehr. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, wenn es bei den Galatern und Singapurern ein Buffet gibt, dann essen sie. Und wenn dann die Kellnerin kommt und fragt, hat es Ihnen geschmeckt? Ja, vielen Dank. Möchten Sie noch ein Dessert? Das steht dort drüben. Oh, das muss man sicher extra bezahlen. Nein, nein, danke, ich bin schon satt. Aber es ist inklusive, es steht nur da drüben. Ach, es ist inklusive? Ja, dann gern. Dann haben Sie auf einmal wieder Hunger. Es ist ja schließlich gratis. Lernen Sie, ohne das Gesetz zu essen, auch wenn Sie sich wie bei Ihrer Mutter fühlen. Ihre Mutter hat immer zu Ihnen gesagt, was auf dem Teller ist, wird gegessen. Ihre Mutter hat gesagt, der Teller wird leer gemacht, nicht wahr? Manchmal wollte man als Kind ja nicht alles essen. Zum Beispiel als unruhiges Kleinkind. Und heute haben wir immer noch diese Regel im Kopf. Ich muss alles aufessen. Und wenn wir nicht alles essen, fühlen wir uns schuldig und verschwenderisch. Dann kommt die innere Stimme, stellen Sie es sich vor. Und wir denken, dass wir nichts liegen lassen dürfen. Aber wenn Sie satt sind, sollten Sie das. Lassen Sie es liegen. Gott ist groß genug, um sich um die Reste zu kümmern. Wenn Sie es aufheben können, tun Sie das. Aber manchmal wissen wir nicht, was wir damit machen sollen. Gott ist groß genug, um sich auch darum zu kümmern. Es ist schlimmer, immer alles zu essen. Wenn Sie alles essen, bleibt nie was für andere. Haben Sie sich das schon mal überlegt? Haben Sie noch nie gedacht, dass der Kellner, der Ihren Teller abräumt, vielleicht essen will, was Sie übrig lassen? Auch bei Schokolade ist es so. Wenn man 2 Tafeln kauft, kriegt man noch eine dritte dazu. Aber können Sie wirklich 3 essen, liebe Singapurer? Na, zeigen Sie mir das mal. Wenn Sie das erste Stück gegessen haben und sich satt fühlen, sagt Ihnen der Heilige Geist das. Manchmal wissen wir nicht mehr, was satt und was hungrig ist, weil wir so im Überfluss leben. Aber das Gute ist, dass man das Sättigungsgefühl wiederentdecken kann. Die Wissenschaft sagt, dass beim Essen die Botschaft, dass man satt ist, nur sehr langsam ins Gehirn transportiert wird. Essen Sie also langsam. Und lernen Sie aufzuhören, sobald Sie merken, dass Sie satt sind. Oder essen Sie nur halbe Portionen. Und wenn Sie Heißhunger nach Süßem haben, folgen Sie dem Geist. Das ist der Geist, Pastor Prinz. Ja, warum nicht? Aber es heißt doch überall, dass Süßes ungesund ist. Aber der Herr weiß auch, dass Sie etwas anderes nicht gegessen haben. Er führt Sie. Folgen Sie dem Herrn. Manche Leute sind schlecht gelaunt, wenn sie eine Diät machen. Vielleicht liegt das daran, dass das Wort Diät mit einem T endet. Das aussieht wie ein Kreuz auf einem Grab. Wie endet also eine Diät? Ja, jeder. Mit einem Kreuz auf einem Grab. Noch nie drüber nachgedacht? Das ist meine eigene Erkenntnis. Wir müssen lernen, dem Geist zu folgen und nicht dem Gesetz. Ich sagte nicht dem Gesetz. Damit meine ich nicht, dass sie nicht dem Straßenverkehrsgesetz folgen sollen. Nein, in der Bibel steht, dass das Gesetz für Sünder gegeben wurde. Es reguliert unser äußeres Verhalten. Ich stemple mein Ticket immer zum richtigen Zeitpunkt ab. Ich versuche nicht, mehr Zeit rauszuschlagen. Ich sage Ihnen das nur. So macht es Pastor Prince. Es macht mir nichts aus, mehr zu bezahlen, wenn es sein muss. Ich bin großzügig, weil ich glaube, dass Gott mich segnet. Das war schon so, als ich noch klein war und kein Geld hatte. Ich habe meinen letzten Dollar meinem Bruder ins Portemonnaie gesteckt. Das hat Gott mich einfach gelehrt und ich hatte an diesem Tag nie zu wenig. Ich habe dann Süßes geschenkt bekommen und so. Das habe ich gelernt. Aber wissen Sie was? Wenn Sie jemandem etwas leihen sollen, dann geben Sie einfach und vertrauen Sie darauf, dass Gott Sie segnet, anstatt dafür zu kämpfen, es wiederzubekommen. Freunde, ich will Ihnen einfach damit zeigen, dass wir im Geist leben. Der Geist wird Sie in jeder Situation führen. Den Gesetzen Ihres Landes, der Straßenverkehrsordnung, den Steuergesetzen und so weiter gehorchen Sie einfach. Aber Gesetze verändern nicht Ihr Herz. Deswegen gehen in einem Land, in dem Anarchie herrscht und in dem es keine Regierung mehr gibt, auch die Leute auf die Straße und demonstrieren, werfen mit Sachen, mit Rauchgranaten und so weiter. Und es gibt Aufstände. Und warum? Weil das Gesetz sie nicht mehr kontrolliert. Und sie einfach tun, was in ihrem Herzen ist. Das Gesetz reguliert also nur das Äußere. Das Evangelium reguliert nicht, das Evangelium verändert. Verstehen Sie? Das Evangelium verändert. Die einzige Hoffnung für Amerika, Europa, für Asien und die ganze Welt ist also das Evangelium von Jesus Christus. Amen. Da steht, o ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Vers 5, der euch nun den Geist darreicht. Das griechische Wort, das hier für darreichen steht, bedeutet ständig mit etwas versorgen, Präsenz, ständig mit etwas versorgen. Gott versorgt uns ständig. Die Gnade versorgt, das Gesetz fordert. Gnade versorgt. Gott versorgt uns ständig mit dem Heiligen Geist. Aber lesen wir erst zu Ende. Gott, der euch ständig mit dem Geist versorgt und ständig Kräfte oder Wunder in euch wirkt, das Wirken steht im Griechischen ebenfalls im Präsens. Das bedeutet also, dass Gott uns ständig mit dem Geist versorgt und ständig Wunder wirkt. Stellen Sie sich vor, dass wir uns dessen ständig bewusst wären, den ganzen Tag lang. Und das würden wir nie verlieren. Ich weiß noch, wie ich vor vielen Jahren einmal in einer anderen Gemeinde war und dort gesagt wurde, dass man Gott um den Heiligen Geist bitten kann. Aber dass man ihn wieder verliert, wenn man sündigt. So wie ein Auto das Öl verliert. Je mehr man sündigt, desto mehr verliert man also. Und dann muss man sich wieder auffüllen lassen. Also habe ich jeden Tag um den Heiligen Geist gebeten und gebeichtet, gebeten, gebeichtet, gebeten, gebeichtet, gebeten, gebeichtet. Es war sehr anstrengend. Aber dann habe ich diesen Vers entdeckt. Ich war noch sehr jung, etwa 19 oder 20. Und ich fand heraus, dass hier auf Griechisch steht, dass Gott uns fortlaufend versorgt. Gott versorgt mich also ständig neu. Ich verliere nichts. Und selbst wenn ich etwas verlieren würde, würde immer genug nachfließen. Amen. Amen. Und wissen Sie was? Wenn Sie ein schmutziges Glas nehmen und den Wasserhahn voll aufdrehen, sodass das Wasser mit voller Kraft in das Glas läuft, dann müssen Sie nur abwarten. Sie brauchen es nicht einmal mit der Hand auszuwaschen. Sie können es einfach stehen lassen. Was passiert? Das Wasser, das die ganze Zeit nachfließt, wäscht alles raus. Wir müssen den Leuten nicht immer wieder sagen, dass sie den Schmutz in ihrem Leben loswerden müssen. Nein, der Geist muss einfach fließen. Werden wir uns bewusst, dass in diesem Moment der Heilige Geist uns versorgt. Sie sind also immer mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ihnen muss nur klar sein, dass der Glaube etwas damit zu tun hat. Denn hier steht, tut Gott das durch Werke des Gesetzes, weil Sie das Gesetz halten? Versorgt Sie Gott ständig mit dem Heiligen Geist und wirkt ständig Wunder in Ihnen, weil Sie das Gesetz halten? Oder durch die Verkündigung vom Glauben? Das hier ist die Verkündigung vom Glauben. Und wissen Sie was? Ihr Herz ist offen und viele von Ihnen sind jetzt fröhlicher. Warum? Weil Sie dadurch, dass Ihr Herz offen ist und Sie etwas über den Glauben hören, die von Gott fließende Versorgung empfangen können. Als ich das entdeckt habe, ging ich zu einer christlichen Veranstaltung. Und dort wurde für Kranke gebetet. Aber nichts Sichtbares geschah. Ich bin sicher, dass die Leute empfingen. Keiner wusste, dass ich da war. Ich war damals noch nicht sehr bekannt. Ich war ein junger Mann, vielleicht 19 Jahre alt. Und ich stellte mich hinter die Leute, die beteten. In dieser Versammlung beteten viele Leute. Eine ganze Reihe von Leuten stand bereit, um zu beten, einer neben dem anderen. Und in charismatischen Kreisen sieht man ja oft Menschen umfallen, wenn die Kraft Gottes sie ergreift, nicht wahr? Ich bin sicher, dass die Leute bei dieser Veranstaltung etwas empfingen, aber es geschah nichts Sichtbares. Und ich war mir bewusst, dass Gott mich ständig mit dem Heiligen Geist versorgte. Diese Erkenntnis war so stark, dass ich zu dieser Veranstaltung ging und dachte, wenn Gott uns mit dem Heiligen Geist erfüllt und Wunder wirkt, dann wollte ich beim Händeauflegen helfen. In manchen Veranstaltungen kommen ja Leute zu einem und legen einem die Hand auf. Ich dachte, ich könnte denen helfen, die zum Beten nach vorne gingen. Also berührte ich den ersten von hinten. Niemand wusste damals, wer ich war. Ich war noch nicht der Joseph Prince von heute. Ich berührte einfach die erste Person und plumps, fiel er um. Ich dachte, okay. Dann ging ich zu jemand anderem und ich war mir die ganze Zeit bewusst, dass Gott mich mit dem Heiligen Geist versorgte. Ich legte dem anderen die Hand auf. Plumps, fiel er um. Auf einmal schauten die Leute nicht mehr nach vorn, sondern nach hinten. Wissen Sie, was ich meine? Aber sobald wir uns dessen nicht mehr bewusst sind, geschieht nichts. Unser Glaube spielt also eine Rolle, denn Gott versorgt uns ständig. Der Schlüssel hier ist, tut er es durch die Werke des Gesetzes? Das Problem ist, leider haben viele Leute noch diese Vorstellung. Wenn sie für jemanden beten, dass er den Heiligen Geist empfängt und sie fragen, hast du ihn bekommen? Und er sagt nein, dann sagen sie, weißt du warum? Was hast du da für einen Ring? Ist das ein okkulter Ring? Zeig mal. Den musst du zuerst abnehmen. Was hast du noch an deinem Körper? Das kommt alles vom Gesetz. Sie stellen also zuerst viele Fragen, anstatt zu fragen, bevor man für jemanden betet, Freund, bist du gerettet? Ja. Woher weißt du, dass du gerettet bist? Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Dann sind deine Sünden aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vergeben. Das Blut von Jesus hat dich reingewaschen. Du glaubst allein an Christus und es gibt keinen Grund, warum du den Heiligen Geist nicht geschenkt bekommen solltest. Er ist ein Geschenk und kein Werk. Aber nein, wir sagen ja, ja. Und in den 10 Geboten steht... Das hat man übrigens vor vielen Jahren mit mir gemacht. Ich werde den Namen der Gemeinde nicht nennen. Sie hatten gute Absichten. Sie wollten mir helfen. Aber sie haben mir die 10 Gebote unter die Nase gehalten. Der Pastor hat sie mir alle vorgelesen. Ich war damals Schüler. Er fragte, hast du dies getan? Hast du das getan? Und wissen Sie, was er schließlich sagte? Du bist nicht gerettet. Ich sagte, ich komme aber schon eine ganze Weile und ich habe Jesus gebeten, in mein Leben zu kommen. Du bist nicht gerettet, weil du die 10 Gebote nicht gehalten hast. Das sagte er zu mir. So hat Gott seinen Prediger auf die Zukunft vorbereitet. Ich war am Boden zerstört. Er sagte, du musst erst gerettet werden. Als er fertig war, hatte ich keinen Glauben mehr. Er sagte im Grunde, bevor du empfangen kannst, musst du erst das ganze Gesetz halten. Ist es nicht wunderbar, was geschah, als Petrus im Hause des Cornelius predigte? Cornelius war ein Hauptmann und hatte sicher römische Symbole in seinem Haus. Ich will Ihnen damit nicht sagen, dass Sie satanische und böse Zeichen in Ihr Haus holen sollen und behaupten, das wäre okay. Warum sollten wir die Sachen des Teufels anfassen? Ich will damit nur sagen, ich bin sicher, dass es in seinem Haus römische Symbole und Zeichen für die Anbetung des Kaisers gab, als Gott zu ihnen kam. Sogar sein Schwert. Aber als sie an das glaubten, was Petrus predigte, sprachen sie auf einmal alle in Zungen. Sie bekamen sofort den Heiligen Geist. Geschah das durch die Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Genau das verstehen wir falsch. Das versteht die Kirche falsch. Die Kirche will dafür beten, dass mehr Wunder geschehen und dass Gott den Heiligen Geist schenkt. Aber Gott schenkt uns die ganze Zeit den Heiligen Geist. Das Problem liegt bei Ihnen. Gott sagt, versucht ihr, ihn euch durch Werke und Gehorsam zu verdienen? Gehorsam ist wichtig. Wenn Sie den Herrn Jesus lieben, dann wollen Sie ihm gehorchen. Aber Sie werden es nicht einmal merken. Und sie werden oft noch mehr tun als das, was er ihnen sagt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie ihn nicht durch die Werke des Gesetzes empfangen, sondern durch die Verkündigung vom Glauben. Aber Pastor Prince, geht es hier nicht um Zeremonialgesetze? Oh nein, das sind keine Zeremonialgesetze. Schauen wir, was Paulus in Römer 7 schreibt. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen. Was für ein Gesetz ist das? Das Zeremonialgesetz. Es geht darum, dass wir befreit sind von... Passen Sie auf, das ist noch so eine große Ausrede, die Sie immer wieder bringen. Wenn es heißt, wir sind frei vom Gesetz, sagen Sie, es gibt das Zeremonialgesetz und es gibt das Moralgesetz. Freund, wenn Gott Gesetz sagt, meint er immer ein großes Ganzes. Hören Sie. Are you listening? Wie ich bereits gesagt habe, Diebstahl ist falsch. Lügen ist falsch. Mord ist falsch. Ehebruch ist falsch. Es ist immer noch falsch, aber wie kommt man dahin? Wie führt man ein besseres Leben? Indem wir nicht unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade. Denn Gnade versorgt. Das Gesetz fordert. Unter dem Gesetz fordert Gott vom Menschen Gerechtigkeit. Unter der Gnade gibt Gott uns die Gerechtigkeit als Geschenk. Gerade jetzt versorgt uns Gott mit dem Heiligen Geist. Wissen Sie, wie sehr Sie gerade mit dem Heiligen Geist erfüllt sind? Aber ich spüre es nicht, Pastor Prince. Ach, spüren Sie Ihr Gehirn? Sie spüren Ihr Gehirn nicht, stimmt's? Bedeutet das, dass Sie keins haben? Manchmal muss man es einfach glauben. Aha. Aber glaube ich wirklich an Ihr Gehirn? Von welchem Gesetz sind wir frei geworden? Weiter. Vers 7. Was wollen wir nun sagen? Sehen Sie? Vers 7 kommt direkt danach. Ist das Gesetz Sünde? Was für ein Gesetz? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Was für Gesetze? Zeremonialgesetze? Denn von der Begierde, der Lust, hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Worum geht es hier? Wir lehren aus dem Zusammenhang. Das hier ist Vers 7, der nach Vers 6 kommt. Gehen wir zu Vers 6. In Vers 6 steht, wir sind vom Gesetz frei geworden. Und in Vers 7 steht, das Gesetz sagt, du sollst nicht begehren. Was ist das? Die 10 Gebote. Sagt Gott, dass wir von einem Leben unter dem Gesetz befreit worden sind, damit wir tun können, was wir wollen? Nein, diese ganzen Leute tun nicht einfach, was sie wollen. Sie wollen tun, was ihr höheres Ich will, die neue Schöpfung. Ihr Körper ist immer noch ihr Körper. Manchmal will man jemandem eine verpassen. Manchmal will man ausschlafen, statt in die Kirche zu gehen. Ihr Körper ist immer noch ihr Körper. Hören Sie zu. Falsch ist immer noch falsch und richtig ist richtig. Aber wie kommen wir von hier nach dort? Lernen Sie etwas?